Unfähigkeit erklärt. Das zentrale sowjetische Fernsehen brachte in der Hauptnachrichtensendung zwar die Information von der erklärten Abhängigkeit, unterdrückte aber das Stimmergebnis. Indessen hieß es in dem Bericht über die entscheidende Sitzung, die Unabhängigkeitserklärung Lettlands gehe weniger weit als die litauische, aber weiter als die estnische. Obwohl in Moskau bis zum späten Abend der Wortlaut des Beschlusses aus Riga nicht bekannt geworden ist und auch aus Riga noch keine Details der Unabhängigkeitserklärung zu hören waren, war so viel zu erfahren, dass Lettland an eine Übergangsperiode bis zum endgültigen Austritt aus der Sowjetunion denkt. Daraus kann man schließen, dass Riga mit Moskau verhandeln will, so ist es auch gesagt worden, dass es, obschon es auf die alte Verfassung aus der Unabhängigkeit zwischen den zwei Weltkriegen zurückgegriffen hat, auch die sowjetische Verfassung und die sowjetischen Gesetze einstweilen noch akzeptiert. Und dieser Kurs schließt denn auch ähnliche dramatische Gesten aus, wie Litauen sie beschlossen hat. Dazu gehören Aufrufe und Gesetze, etwa zur Bildung von Freiwilligenverbänden, über eine eigene Staatsangehörigkeit, zur Bildung eines eigenen Grenzregimes, auch wenn manches davon nur deklamatorischen Wert hat. Das lettische Ergebnis kann Moskau kaum überrascht haben, auch wenn es vielleicht enttäuscht. Überrascht hat es nicht, weil der Bruch der lettischen Kommunisten vor wenigen Wochen Moskau die innere Entwicklung verriet. Enttäuscht hat sie aber deswegen, weil alle die Moskauer Kraftakte in Litauen ihre Wirkung verfehlten. Der einschüchternde Einsatz von Militär und Einheiten des Innenministeriums, die massiven Medienkampagnen, die schließliche Teilsperre für Gas und Elektrizität, der Vollboykott mit Öllieferungen, die Einstellung von anderen wichtigen Warenlieferungen, alles das sollte jene Völker abschrecken, in denen der Wunsch nach Unabhängigkeit umgeht. Aber so, wie der kriegerische Einsatz der Armee in Aserbaidschan nur oberflächlich beruhigt hat, so hat das nicht kriegerische und dennoch drosselnde Instrumentarium in Litauen seinen Zweck verfehlt. Mehr noch, den kleinen Völkern ist das Ausmaß ihrer Ohnmacht so vorgeführt worden, dass sie sich offensichtlich in Trotz gegen den Moskauer Druck stemmen. Nun steht Gorbatschow vor der Frage, was zu tun ist. Wird er Riga-Verhandlungen abschlagen? Eigentlich ist das schwer vorstellbar, nachdem er gegenüber Litauen hat andeuten lassen, dass ein Widerruf der Unabhängigkeitserklärung nicht erwartet werde, lediglich die Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes vom 10. März und dann könne man über alles reden. Verhandelt er andererseits, dann ist der Prozess der Auflösung des Sowjetimperiums auch förmlich eingeleitet, der jetzt in Gang ist, aber noch ohne Moskaus Billigung. Auf der Tagesordnung der 2+4 Gespräche morgen in Bonn steht auch das Thema polnische Westgrenze. Wenn es nach der Mehrheit der Deutschen geht, dann liegt diese Grenze nicht nur fest, sondern hat auch einen übernational verbindlichen, einen europäischen Charakter. Und in ihr verbinden sich Vergangenheit und Zukunft. Die zwei deutschen Außenminister und die vier der Hauptsiegermächte des Zweiten Weltkrieges beschäftigen sich mit den äußeren Bedingungen der Herstellung der deutschen Einheit. Die hauptsächlichen äußeren Bedingungen sind Grenzfragen, der militärische Status des Vereinten Deutschland und die Ablösung der Siegerrechte. Mit der letzten Frage hängt der Status Berlins eng zusammen. Bei den Grenzen geht es nur um eine, nämlich die polnische Westgrenze. Hier gibt es inhaltlich überhaupt keine Probleme. Der Besuch des Bundespräsidenten in Polen hat offensichtlich viel dazu beigetragen, seine Gastgeber davon zu überzeugen, dass Deutschland die Grenze zu Polen, wie sie seit 1945 besteht, nicht in Frage stellen wird. Darüber, wie die Grenzgarantie formal zustande kommt, wird man sich verständigen können. Zu diesem Teil der Beratungen, aber nur zu diesem, wird der polnische Außenminister hinzugezogen. Beim militärischen Status des Vereinten Deutschland ist das zentrale Problem, wie zu erreichen ist, dass sich die Sowjetunion mit der Mitgliedschaft ganz Deutschlands in der NATO abfindet. Zwar trifft es zu, dass das vereinte Deutschland über seine Bündniszugehörigkeit frei entscheiden muss. Aber praktisch ist es für alle Beteiligten von größter Bedeutung, vorher zu wissen, wie sich Deutschland entscheiden wird. Bundesaußenminister Genscher versucht offensichtlich, den Sowjets den Gedanken an die NATO-Mitgliedschaft ganz Deutschlands durch folgende Kombination annehmbar zu machen. Zunächst der alte Genscher-Vorschlag, dass das Gebiet der heutigen DDR nicht in den militärischen Teil der NATO einbezogen wird, dass dort für eine zu bestimmende Zahl von Jahren sowjetische Truppen in zu vereinbarender Stärke stationiert bleiben. Dazu die Überlegung, dass der militärische Status Deutschlands nicht mehr die gleiche Rolle spielt, wenn durch fortschreitende Abrüstung die Bundeswehr und die alliierten Verbände, aber auch die sowjetischen Truppen, drastisch reduziert sind. Dazu, wenn der Prozess der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, institutionalisiert ist und die Sowjetunion dabei ihren wichtigen Platz einnimmt. Und wenn schließlich nach den Worten Genschers das Potenzial der deutsch-sowjetischen Beziehungen voll ausgeschöpft wird, was im Klartext nur heißen kann, kräftige Vorteile für die Sowjetunion durch wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland. Dieses Regelungspaket verlangt seinerseits, dass die äußeren Bedingungen seiner Verwirklichung vorher geklärt werden. Die Truppen in Europa werden drastisch reduziert werden. Es ist damit zu rechnen, dass sie ohne atomare Kurzstreckenraketen und ohne atomare Artillerie auskommen. Aber die Amerikaner werden ihre Truppen in Europa nicht ganz ohne Atomwaffen lassen wollen. Gedacht ist an atomare Luft-Boden-Raketen. Werden sie mit den dazugehörenden Flugzeugen in Deutschland stationiert werden? Und mit welchen Atomwaffen werden dann die sowjetischen Truppen in Deutschland ausgerüstet sein? Der Unterhalt der sowjetischen Soldaten in Deutschland wird nach der Währungsunion in D-Mark zu bezahlen sein. Dafür wird wohl das vereinte Deutschland aufkommen müssen. Das dürfte dann Teil der von Genscher angekündigten vollen Ausschöpfung der deutsch-sowjetischen Beziehungen sein. Die DDR-Regierung hat verlangt, wenn das heutige DDR-Gebiet zur NATO gehören solle, müsse der Atlantikpakt seine Struktur und seine Doktrin ändern. Die NATO wird vernünftigerweise all das an ihrer strategischen Doktrin ändern müssen, was nicht mit der Vereinigung Deutschlands und was nicht damit zu vereinbaren ist, dass die ost- und südosteuropäischen Staaten, die noch formal Verbündete der Sowjetunion sind, heute dem Westen freundlich gesonnen sind und sich dem freiheitlichen Europa zugehörig fühlen. Doch darüber werden die NATO-Mitglieder entscheiden. Das kann nicht Bestandteil der Regelung der äußeren Bedingungen der Vereinigung in den 2+4-Gesprächen sein. Die Vereinigten Staaten haben sich zudem energisch dagegen ausgesprochen, die NATO in dem Sinne zu entmilitarisieren, dass sie nur noch eine Abrüstungsagentur und ein Verband zur politischen Konsultation ist. Die NATO soll ein Verteidigungsbündnis und Grundlage der amerikanischen militärischen Anwesenheit in Europa bleiben. Dem KSZE-Prozess misst Amerika inzwischen größere Bedeutung bei, aber als einem Forum für den politischen Ost-West-Dialog, nicht als Konkurrenz oder gar Ersatz für die NATO. Soll sich die von Genscher angestrebte Institutionalisierung des KSZE-Prozesses nur darin ausdrücken, dass, wie von Shevardnadze vorgeschlagen, in Berlin ein gesamteuropäisches Zentrum zur Kontrolle von Truppenbewegungen eingerichtet wird? Wenn nicht, worin besteht das Mehr? Welche Durchsetzungsmöglichkeiten hat die KSZE-Konferenz? Und schließlich, wenn die Vorbehaltsrechte der vier großen Siegermächte erlöschen, die volle Souveränität Deutschlands muss übrigens nicht gewährt werden, sie tritt von selbst ein, was für Truppen stehen dann im vereinten Berlin? Kann eine Stadt Regierungssitz sein, in der die eigenen Truppen der Regierung nicht zugelassen sind? Das ist nicht die vorrangige Frage, aber auch sie muss beantwortet werden. Die ersten Reaktionen in Moskau auf den Gipfel in Bonn waren im Grundton positiv. Unter dem Titel »Dynamischer Anfang« wies die Pravda heute noch einmal auf das konstruktive Verhalten der beteiligten Mächte hin. Man kann dies auch als Appell in eigener Sache verstehen. Moskau braucht außenpolitisch Ruhe und Entlastung, um seine gewaltigen innenpolitischen Probleme zu lösen. Eines dieser Probleme ist die Auflockerung des bislang starren Einparteiensystems. Diese Auflockerung hat bereits begonnen. Am Wochenende wurde die Sozialdemokratische Partei gegründet. Über den Beginn des Mehrparteiensystems in der Sowjetunion, Eduard Neumeier. Seit dem vergangenen Wochenende gibt es in der größten sowjetischen Republik in Russland eine sozialdemokratische Partei. Etwa 300 Delegierte haben diesen Schritt unternommen, der nach erklärter Absicht an die Tradition der ersten 1898 in Minsk gegründeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands anknüpfen soll. Jener Partei entsprang später die von Lenin geführten Bolschewiki, die sich zur Errichtung der Diktatur des Proletariats bekannten, im Gegensatz zu den revisionistischen Sozialreformen. Die neue Sozialdemokratische Partei Russlands versteht sich selber als eine Vorstufe zur Gründung einer Sozialdemokratie in der ganzen Sowjetunion. Bereits mehrere 10.000 Anhänger sind, so heißt es, zur neuen Partei gestoßen. darunter anscheinend nicht wenige, die bislang der KPDSU angehört haben. Die Sozialdemokratische Partei Russlands ist fast ausschließlich eine Stadtpartei. Die Organisierung neuer Parteien auf dem Lande erscheint schwierig und scheitert oft an schlechten Kommunikationsmöglichkeiten. Die Führung der neuen Partei rekrutiert sich aus Mitgliedern des Volkskongresses, wo es seit Jahresanfang bereits eine sozialdemokratische Fraktion mit 72 Mitgliedern gibt, überwiegend ehemalige Mitglieder der KP. Programmatisch stehen die Errichtung einer Demokratie in der Sowjetunion auf dem Programm, ein Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft und zum Privateigentum auch an Produktionsmitteln. Die Bildung einer neuen Partei gehört in der Sowjetunion, man muss schon sagen, fast zum Alltag. Unübersichtlich ist ihre Zahl. Es sollen jedenfalls weit über 100 sein, wobei es sich häufig um gleichgerichtete Parteien handelt, die sich noch zusammenschließen wollen, wie etwa die Sozialdemokratie, die vor allem in kleinen Sowjetrepubliken wie Moldawien oder im Baltikum vertreten sind. Die Gründung der Sozialdemokratie in Russland nannte die immerhin amtliche Nachrichtenagentur TASS, ich zitiere, ein großes Ereignis im Leben der russischen Sowjetrepublik. Diese Äußerung zeigt, als wie normal inzwischen das Entstehen neuer, so ungewohnter Parteien angesehen wird. Es gibt bereits seit Anfang April mit der Liberalen Partei und ihren etwa 4000 Mitgliedern eine im westlichen Sinne aktive Gruppierung. Eine russisch-christlich-demokratische Partei, der etwa der Kiewer Priester Kleb Jakunin angehört, knüpft ebenfalls an westliche Vorbilder an. Etwas gänzlich Eigenständiges ist die Republikanische Volkspartei Russlands, deren Programmatik und Sprache nach rechts tönt. Die Nähe zur inzwischen heftig umstrittenen Pamjat-Bewegung ist unübersehbar, vor allem in den antisemitischen Tendenzen. Daneben ist auch eine monarchistische Partei aktiv, die mit Bildern des letzten Zaren Nikolaus II. Wirbt. Und es gibt diverse radikale linke Parteien, Marxisten und Anarchisten. Und natürlich existieren in mehreren Städten, darunter Leningrad, auch grüne Parteien. Am empfindlichsten für die Kommunisten ist aber die Gründung der Sozialdemokratie. Sie bricht aus dem gewiss riesigen Heer der über 19 Millionen Parteimitglieder der KP einzelne Steine heraus. Man könnte das eine späte Rache für Lenins Bruch von 1903 ansehen, der damals die Sozialdemokratie spaltete. Jetzt betreibt die Sozialdemokratische Partei die Spaltung der KPDSU. Ein anderer Vielvölkerstaat, Jugoslawien, ist schon ein paar Etappen weiter. Zwar sind die Verhältnisse in Jugoslawien mit denen in der Sowjetunion nur partiell zu vergleichen. Vom Zerfall bedroht aber sind beide. Wie stark die bodenständigen und nationalen Kräfte in diesem Balkanland bereit sind, das schildert jetzt Georg von Hübenet. Den Abschied von der Macht zögern die Kommunisten hinaus. Gestern wurden im zweiten Wahlgang einmal die Abgeordneten der gesellschaftlich-politischen und zum anderen der Gemeindenkammer des Dreikammerparlaments von Kroatien gewählt. Obwohl es kaum noch etwas an der Niederlage der Kommunisten zu deuten gibt und nur noch die Frage beantwortet werden sollte, wie hoch werde die absolute Mehrheit der national extremen kroatischen demokratischen Gemeinschaft von Partisanengeneral Franjo Tuđman ausfallen, gibt sich das Wahlamt betont Wortkarg. Als Begründung wird angegeben, man wolle jene Wähler nicht beeinflussen, die heute noch die Abgeordneten für die Kammer der Vereinigten Arbeit wählen müssen. Diese Kammer ist nicht nur die größte, sie macht 45% der Abgeordneten aus, sondern auch ein weiteres Hilfsmittel der Kommunisten, um die Macht im Parlament zu behalten. Die Abgeordneten der Kammer der Vereinigten Arbeit werden nämlich nicht in Wahlkabinen, sondern am Arbeitsplatz gewählt, wodurch seit 45 Jahren keine politische Partei Fuß fassen durfte als die kommunistische. Aber das Bestreben der Kommunisten, nach allen verfügbaren Strohhalmen zu greifen, um sich zu retten, erscheint aus ihrer Sicht verständlich. Nach der ersten Wahlrunde vor 14 Tagen haben sie nur 13 Direktmandate erhalten, während die kroatische demokratische Gemeinschaft auf Anhieb 104 Abgeordnete schaffte. Sie brauchten nur noch 74 Abgeordnetenmandate im zweiten Wahlgang, um mit der absoluten Mehrheit ins Parlament einzuziehen. Andere Parteien spielen keine Rolle mehr. Die spärlichen Informationen des Wahlamtes deuten jedoch an, dass die Kommunisten jetzt etwas aufgeholt und das magere Ergebnis aus dem ersten Wahlgang wahrscheinlich korrigiert haben. Russische Politik spielte, wie bereits mehrmals erwähnt, gestern eine wesentliche Rolle und die künftige Einheit Deutschlands. Jürgen Engert fragte gestern Abend im Fernsehen der ARD den DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière und den DDR-Außenminister Markus Meckel, SPD, ob es noch in diesem Jahr zu gesamtdeutschen Wahlen kommen könnte, wie gelegentlich gefordert. Die Maizière etwas ungehalten. Zunächst würde ich sagen, es ist interessant zu hören, dass man diesen Termin dort diskutiert. Man müsste ihn aber auch mit uns diskutieren, wenn es denn gesamtdeutsche Wahlen sein sollten. Diese Diskussion ist mit uns nicht geführt worden. Und die entscheidende Frage, die ich sehe, ist, dass wir bei uns kompatible Strukturen schaffen, die ein einheitliches Deutschland möglich machen. Und noch wesentlicher ist, wie es gelingt, die äußeren Aspekte der deutschen Einheit zu gestalten. Markus Meckel und Lothar de Maizière dann abschließend zum gleichen Themenkomplex. Wenn wir in Europa Stabilität erhalten wollen, wenn wir die Interessen der Nachbarn berücksichtigen wollen, und dies kann nur unser Wille sein, wir wollen nicht, dass eine Vereinigung stattfindet und dadurch Chaos in Europa entsteht. Unsere Verpflichtung ist die zu sagen, wir wollen friedliche Verhältnisse und dass der Schritt der Vereinigung die Vereinigung Europas fördert. Dies ist das, was geschehen muss. Hier gibt es eine ganze Reihe Probleme, die gelöst werden müssen. Wir werden es forcieren, so schnell es geht, aber es nicht übers Knie brechen. In diesem Jahr, bin ich davon überzeugt, geht es noch nicht. Denn die Länderwahlen sind vorher zu machen, genauso wenig wie man ein Königreich in die Bundesrepublik integrieren könnte. Und damit ein gesamtdeutsches Reich kann man auch die Strukturen, die wir jetzt haben. Länderwahlen werden noch in diesem Jahr. Das heißt, wir brauchen vorher Länderwahlen und dann heißt es, wir brauchen die Strukturierung. Das ist unser Ziel, dass wir noch in diesem Jahr die Länderwahlen haben. Das heißt ja noch nicht, dass wir damit auch schon alle Fragen des Länderfinanzausgleichs und so weiter, die Länder müssen sich dann konstituieren, wir müssen klare Regelungen treffen, wie sie sich finanzieren können. Und wir müssen, was für mich wesentlich ist, auch als souveräner Staat die Rahmenbedingungen mit der Bundesrepublik verhandeln, unter denen sich eine solche Vereinigung vollziehen kann und wie wir die Rechte und Interessen der Menschen in dem schwächeren Teil Deutschlands schützen für den Fall der Vereinigung. Diese Länderneugründung ist für Anfang 1991 vorgesehen und vorab darf vermutlich im Spätherbst dieses Jahres erneut gewählt werden. Die 5 Landtage in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, die es noch genauso wie die gestern gewählten Kommunalvertretungen geben wird, wenn der Staat DDR längst verschwunden ist. Guten Abend. Der vorliegende Entwurf des Staatsvertrages zwischen der Bundesrepublik und der DDR belastet zunehmend die Koalitionsregierung in Ost-Berlin. Der Geschäftsführer der DDR-Sozialdemokraten Hilsberg erklärte am Nachmittag, seine Partei könne den Entwurf nicht mittragen. Innerhalb der SPD werde die Forderung immer lauter, die Koalitionsfrage zu stellen. Hilsberg warf der CDU vor, dass bei ihr soziale Fragen prinzipiell an letzter Stelle stünden. Zuerst zähle und regiere das Geld. Die SPD verlangte die Einberufung des Koalitionsausschusses aller Regierungsparteien noch in dieser Woche. Auch der Parteisprecher der SPD in Ost-Berlin, Krug, unterstrich, die Basis sei über die bisher bekannt gewordenen Zwischenergebnisse der Regierungsverhandlungen in höchstem Maße beunruhigt. Nach Ansicht der Sozialdemokraten müsse es soziale Nachbesserungen auf jeden Fall geben. Mehreren Millionen Menschen in der DDR drohe sonst das Schicksal, an den Rand gedrückt zu werden. DDR-Bürger brauchen spätestens vom 1. Juli dieses Jahres an für die Einreise in die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft kein Visum mehr. Darauf einigte sich der EG-Außenministerrat heute in Brüssel. Der Beschluss sieht vor, dass einzelne Länder die Visumpflicht schon vor dem 1. Juli aufheben können. Zu keiner Einigung kam die Ministerrunde über die Aufhebung der Visumpflicht für Bürger Ungarns und der Tschechoslowakei. Die Bundesregierung will ungeachtet des sowjetischen Vorschlags für zeitlich getrennte Lösungen der inneren und äußeren Aspekte der deutschen Einheit an ihrem Plan festhalten, beide Prozesse möglichst zum gleichen Zeitpunkt abzuschließen. Das erklärte am Nachmittag Kanzlerberater Teltschik bei einem Vortrag in Bonn. Er meinte, es sei günstiger, wenn in der Einheit Deutschlands auch die internationalen Fragen abschließend geklärt seien, um nicht Unsicherheiten zurückzulassen. Ähnlich äußerte sich heute für die Sozialdemokraten deren Bundesgeschäftsführerin Fuchs. Das Parlament von Riga hat am Nachmittag den 39 Jahre alten Physiker Godmanis zum Ministerpräsidenten der nach Unabhängigkeit strebenden Republik Lettland gewählt. Von den insgesamt 201 Abgeordneten gaben 131 ihre Stimme für Godmanis ab, der einer der Führer der lettischen Volksfront ist. Vor der Wahl hatte er in einer mehrstündigen Befragung erklärt, dass er sich als Regierungschef um die Aufnahme von Verhandlungen mit der Führung in Moskau und um Sonderbeziehungen zu den anderen baltischen Staaten bemühen wolle. Als man am Samstag in Bonn beim ersten Außenministertreffen in der 2+4-Runde gut vorankam, bemühte man große Worte. Der Vorschlag des sowjetischen Außenministers, die äußeren und inneren Aspekte der deutschen Vereinigung müssten nicht zeitgleich geregelt werden, schien vor allem für den Bundesaußenminister ein gangbarer Weg. Inzwischen aber scheinen die Zweifel zu überwiegen. Der Bundeskanzler jedenfalls machte heute deutlich, keine Übergangsphase. Zu den deutschlandpolitischen Beratungen aus Bonn, Peter Quay. Bundeskanzler Helmut Kohl hat heute am Rande der CDU-CSU-Bundestagsfraktion klipp und klar den Vorschlag des sowjetischen Außenministers Eduard Schewardnadze abgelehnt, dass die Vereinigung Deutschlands zeitlich von der Klärung der äußeren Probleme abgekoppelt werden sollte. Also Regelung über Berlin, Vorbehaltsrechte der Alliierten, Grenzfragen oder Zugehörigkeit zur NATO. Kohl lehnte auch die zeitweilige Einschränkung der deutschen Souveränitätsrechte ab, was ebenfalls von den Sowjets angedeutet worden war, möglicherweise eine Einschränkung für 10 Jahre. Außerdem zeigte sich der Kanzler davon überzeugt, dass die 4+2-Gespräche über die äußeren Aspekte schon im Herbst erfolgreich beendet sein können. Kohl heute vor der Presse. Wir werden im Spätherbst, wie ich vermute, irgendwann Ende November, ich hoffe jedenfalls, dass der Termin so klappen wird, die KSZE-Gipfelkonferenz haben. Und bis zu diesem Zeitpunkt wollen wir die eben genannten Verhandlungen mit den 4 Mächten DDR-Bundesrepublik und die 4 Mächte vollendet haben, damit der KSZE-Gipfel das Ergebnis vorgelegt bekommt. Das heißt also, kann doch jetzt nicht nach der ersten Runde darüber reden, wie das Ergebnis aussieht. Die Vorstellung, dass man das abkoppelt, entspricht überhaupt nicht meiner Vorstellung. Es wäre eine fatale Entwicklung, wenn die deutsche Einheit nicht in den äußeren, inneren Bedingungen völlig klar wäre, wenn der Tag der deutschen Einheit kommt. Kohl spielte die weltweit beachteten Äußerungen Schewardnadzes herunter. Sie seien ein ganz normaler Diskussionsbeitrag, über den noch geredet werden müsse. Man könne am Anfang der Verhandlungen, also am vergangenen Wochenende, nicht schon Ergebnisse und Einigungen vorlegen. Nach den Worten des Kanzlers wird die Vereinigung Deutschlands nicht vor 1991 erreicht werden können, obwohl es in der Regierung Überlegungen gibt, die gesamtdeutschen Wahlen schon bald stattfinden zu lassen, zwischen Dezember 1990 und April 1991 und nicht erst Ende 1991, wie bisher angenommen. Der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel hat vorzeitige gesamtdeutsche Wahlen heute abgelehnt. Der Kanzler meinte heute, er sei sich mit Außenminister Hans-Dietrich Genscher über die genannten Probleme der 2+4-Gespräche einig. Doch nimmt der FDP-Außenminister eine differenziertere Meinung ein, über die möglicherweise noch gestritten werden muss. Vor der FDP-Fraktion sagte Genscher nämlich, eine zügige und erfolgsorientierte Arbeit sei notwendig, um eine Verständigung über die äußeren Aspekte der deutschen Vereinigung bis zum KSZE-Gipfel im Herbst dieses Jahres zu erreichen. Der Außenminister lässt wohl mit Rücksicht auf ein gutes Klima mit Schewardnadze offen, ob mit Verständigung bereits die Gesamtlösung der 2+4-Gespräche gemeint ist. Die Ablehnung einer Einschränkung von Souveränitätsrechten schließt allerdings die Anwesenheit von sowjetischen Truppen in der heutigen DDR für einige Zeit nicht aus. Das wurde heute in der CDU-CSU-Fraktion klar, wo sich auch der CSU-Landesgruppenchef Wolfgang Bötsch in diesem Sinne äußerte. Der CSU-Mann zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Sowjetunion eine deutsche Mitgliedschaft in der NATO letztlich akzeptieren wird, wenn die Deutschen ausreichende Wirtschaftshilfe leisten. Hatte, wie gesagt, Eduard Schewardnadze am Wochenende mit seiner Variante von der Übergangsphase schon für Aufsehen gesorgt, so erweiterte der sowjetische Präsident Gorbatschow heute die Vorschlagspalette weiter, indem er einen deutschen Friedensvertrag wieder ins Gespräch brachte. Eduard Neumeier aus Moskau. Den 40. Jahrestag des Sieges über Deutschland schon unter Michail Gorbatschow feierte die Sowjetunion nicht ganz so pompös wie jetzt den 45. Auf ihn arbeiten die Medien bereits seit Wochen zu. Aber die Erinnerung an den Sieg über die Deutschen liegt an diesem 9. Mai 1990 wesentlich näher als 1985. Damals war kein Gedanke an die Ereignisse, die das Jahr 1990 zum Jahr der deutschen Einheit machen können. Die Vermutung ausländischer Beobachter in Moskau ist wohl nicht gänzlich abwegig, dass der Aufwand und die Intensität dieses Jahrestages in einem Zusammenhang stehen mit der bevorstehenden Vereinigung Deutschlands. Es gibt gewiss unter Älteren Ängste. Manche fühlen sich durch die Einheit um den Sieg gebracht. Da mag eine Demonstration militärischer Stärke morgen früh auf dem Roten Platz wohltuend wirken. Und dennoch gleicht es einem Wunder, dass einer Umfrage zufolge, die vor kurzem in der mit 30 Millionen Auflage stärksten Zeitung der Sowjetunion Argumente i Fakti veröffentlicht wurde, über 60% der Sowjetbürger über 65 Jahre für die Einheit Deutschlands eintreten. 68% sogar von den unter 35 Jahre Alten. Nun steht die Einigung Deutschlands an. Und Staatspräsident Michail Gorbatschow hat vor 2000 Veteranen, vom Partisanen bis zum hochdekorierten General und vor ausländischen Gästen, darunter der Abrüstungs- und Verteidigungsminister der DDR, Rainer Eppelmann, im Bolschoi-Theater ein paar Anmerkungen zur deutschen Frage gemacht, korrekt gesagt zur Einheit Deutschlands. Ein Gedanke verdient besonders herausgehoben zu werden. Gorbatschow sagte, ich zitiere, der Sowjetunion ist der Gedanke an ein Dokument fremd, das Deutschland diskriminieren oder die nationale Würde der Deutschen antasten würde. Ein neues Versailles ist unangebracht. Offenbar will er mit diesen Worten den Deutschen die Angst vor einem Friedensvertrag nehmen, der ihnen wie damals Versailles nicht nur die Kriegsschuld aufbürdete, diese allerdings zu Recht, sondern sie auch mit Kontributionen für Jahrzehnte belastete. Aber Gorbatschow will einen Friedensvertrag und dies, so deutete er an, vor dem Hintergrund einer Grenzdiskussion, in der anscheinend auch beim sowjetischen Staatschef einiges Vertrauen zerschlagen wurde. Der Friedensvertrag müsste nach Ansicht Gorbatschows den militärischen Status Deutschlands und seine Stellung in der gesamteuropäischen Sicherheitsstruktur festlegen und ferner die Unverletzlichkeit der Grenzen. Wer, so sagte Gorbatschow wörtlich, von einem Ende der Nachkriegszeit spricht und meint, die Stunde habe geschlagen, die Grenzen neu zu verlegen, begeht den größten, den verhängnisvollsten Fehler. Vor den Gästen, unter denen auch amerikanische Veteranen waren, belebte Gorbatschow die Allianz der Siegermächte, die darin einig seien, dass eine Wiederholung der Aggression seitens Deutschlands oder irgendeines anderen Staates niemals zugelassen werden dürfe. Und noch eins, das Gorbatschow nicht sagte. Die Frage einer NATO-Mitgliedschaft sprach er gar nicht an. Das zeigt ein weiteres Mal, dass Moskau hier nichts verwerfen will, sondern gewillt ist, alles sorgfältig zu prüfen. Die Deutschen in Ost und West haben Grund, Gorbatschows Auftritt am Vorabend der Militärparade auf dem Roten Platz voller dankbarer Zufriedenheit zu registrieren. Keine Diskriminierung Deutschlands, Wahrung seiner nationalen Würde, so reden manche Freunde nicht. Lothar de Maizière, christdemokratischer Ministerpräsident der DDR, hat Schwierigkeiten mit seinem sozialdemokratischen Regierungspartner. Der Grund liegt im Entwurf für den deutsch-deutschen Staatsvertrag. Nachbesserungen fordert die Ost-SPD, wobei Bonn aber schon abgewinkt hat. Unruhe gibt es auch in DDR-Betrieben, was dem demokratisch nicht legitimierten FDGB Gelegenheit gibt, sich mit Forderungen zu profilieren. Am Abend sprach de Maizière mit der sozialdemokratischen Volkskammerfraktion. Aus Berlin Hermann Finke. Ministerpräsident Lothar de Maizière entschloss sich zu einer ungewöhnlichen Geste. Um den Frieden in der Großen Koalition wiederherzustellen, suchte er gestern Abend aus eigenem Antrieb, wie es aus seiner Umgebung hieß, die SPD-Fraktion der Volkskammer auf, um mit ihr die Kritik am Staatsvertrag über die Wirtschafts- und Währungsunion mit der Bundesrepublik zu diskutieren. Bevor de Maizière den Fraktionssaal betrat, gab es erneut einen der schon fast üblichen Zusammenstöße mit der Presse. Der Ministerpräsident versuchte zunächst, den Journalisten auszuweichen, was nicht gelang, sodass es dann zu einem Gerangel zwischen Reportern und Sicherheitsleuten kam. Vor den SPD-Abgeordneten beklagte sich de Maizière zunächst über die Anwesenheit der Presse und stellte sich dann den Fragen der Abgeordneten. Worum es den SPD-Parlamentariern im Wesentlichen geht, fasste im Gespräch mit Journalisten die Abgeordnete und stellvertretende Parteivorsitzende der SPD, Angelika Barbe, zusammen. Wir diskutieren heftig und wenn wir über diesen Staatsvertrag reden, dann gibt es also doch jetzt sehr viel mehr Stimmen, die also das so nicht akzeptieren und sagen, wir können im Interesse unserer Bürger diesen Staatsvertrag so nicht unterschreiben. Nach Ansicht der Abgeordneten sollte die Bundesregierung die Regelungen über die Umstellung von Löhnen, Gehältern und Sparguthaben erneut verhandeln. Angelika Barbe. Wichtig sind uns die Rentner. Wir haben also nach Berechnungen festgestellt, dass etwa 1 Million DDR-Rentner dann unter dem Niveau leben würden, das sie heute haben. Und das können wir einfach nicht akzeptieren. Das betrifft besonders die sozial schwachen Schichten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist noch Betriebsverfassungsgesetz, aber ohne Sozialpläne und ohne Kündigungsschutz. Das bedeutet, dass Massenentlassungen einfach vorbereitet werden. Ich will das mal so hart ausdrücken und da kann man auch nicht zustimmen. Die Politikerin vertrat die Auffassung, die SPD solle notfalls die Große Koalition platzen lassen, falls es ihr nicht gelänge, sich mit ihren Forderungen durchzusetzen. Die Fraktionsführung der SPD sieht das etwas anders. Der Vorsitzende Richard Schröder meinte, der Ministerpräsident habe alles versucht, um Misstrauen und Verstimmungen abzubauen. Das Regierungsbündnis sei nicht gefährdet. Auch die Einzelgewerkschaften bemühten sich gestern Abend darum, Mutmaßungen über eine bevorstehende Streikwelle in der DDR zu zerstreuen. Nach einem Gespräch mit Regierungsvertretern in Ost-Berlin erklärte der IG Metall-Vorsitzende der DDR, Hartwig Bugiel, die Gewerkschaften seien nicht daran interessiert, die Lage zu destabilisieren, trotz ihrer Bedenken gegenüber dem Staatsvertrag. Nur bei stabilen Verhältnissen ließen sich soziale Forderungen durchsetzen.